Jeden Morgen pünktlich um 9 setze ich mich in meinem Büro hinter den Schreibtisch. Das Wort Büro ist geprahlt. Ich bewohne eine 1,5-Zimmer-Wohnung, Altbau, mit Etagen, Klo und Schrankdusche. Morgens 9 Uhr erkläre ich sie zu meinem Büro. Wosowski-Recherche, guten Tag. Karl-Heinz? Hier ist kein Karl-Heinz. Oh, sind Sie nicht der Herr Wurzelmann? Ich bin nicht der Herr Wurzelmann. Oh, Entschuldigung. Aber bitte. Recherchen klingt irgendwie unentschlossen. Recherche bedeutet Nachforschung, Untersuchung, Entdeckung. Detektei bedeutet ungefähr das Gleiche. Ich hatte trotzdem Hemmung auf das Metallschild, das ich mir an der Prenzlauer Allee Ecke Marienburger Straße habe herstellen lassen. Von einem fliegenden Händler, der außerdem Schlüssel kopiert, Stempel schneidet, Schuhe besohlt. Dass ich auf dieses Schild setzen lasse, Mosowski Privatdetektiv. Ich fühle mich nicht als Privatdetektiv, obwohl ich haargenau diese Arbeit mache. Mosowski Recherche, guten Tag. Elisabeth Reger. Hallo. Ich wollte fragen, ob es etwas Neues gibt. Tut mir leid. Sie kriegen sofort Nachricht, wenn ich etwas erfahre. Schon recht. Kaputte Ehe. Verdacht auf Seitensprung. Das Übliche. Für mich hat es damals mit sowas angefangen, in meinem neuen Job. Sommer 92. Vor dem neuen Job gab es noch den alten Job. Ich war vorher wissenschaftlicher Mitarbeiter. Akademieinstitut, präkolumbianische Hochkulturen in Mittelamerika, Inkas, Azteken, Mayas. Spannende Sache, aber total unwirtschaftlich. Ich war Dr. SC, Sprachkenntnisse Spanisch und Englisch. Ich war 48 Jahre alt und geschieden. Sommer 91 zog in unser Institut eine Truppe Wessis ein. Ihr offizieller Name war Evaluierungskommission. Ihr tatsächlicher Zweck war die Schnüffelei. Februar 92 hatte sie sich bis zum Buchstaben M vorgearbeitet. Herr Mrozowski? Ja? Kommen Sie herein. Professor Thomas, stellvertretender Kommissionsvorsitzender, Ethnologe aus Konstanz. Setzen Sie sich. Danke sehr. Ich habe hier, wie Sie wissen, eine ziemlich undankbare Aufgabe. Ich muss diesen sozialistischen Wasserkopf an Unwissenschaftlichkeit zurückfahren. Wenn das ein Ausdruck ist. Es war kein Ausdruck. Wasserköpfe werden abgeschnitten oder operiert, aber das habe ich Ihnen nicht gesagt. Ich habe mir Ihre Veröffentlichungen angesehen. Viele sind es ja nicht. 30. Ich habe 120. Sie haben ein Institut? Ja, das verlangt von mir zusätzliche Energien. Ich dachte eher an die Assistenten, die ihm die Arbeiten schreiben. Das habe ich ihm wieder nicht gesagt. Was mir bei Ihnen besonders auffällt, ist Ihre saloppe Ausdrucksweise. Sie ist mein Stil. Er wirkt nicht wissenschaftlich, irgendwie. Er erinnert mich an Kriminalromane. Ich liebe Kriminalromane. Müssen Sie deswegen auch so schreiben? Ich will, dass man mich liest. Und es gibt keinen populäreren Text als den Krimi. Man merkt Ihren Arbeiten an, dass Sie noch nie in Mexiko waren. Ich wäre gerne gefahren, aber die DDR hat es mir nicht erlaubt. Andere durften fahren? Die waren in der SED. So. Aha. Ja. Ich soll hier bloß über Ihre wissenschaftliche Qualifikation befinden. Darf ich ganz offen zu Ihnen sein? Ich bitte darum. Nach meinem Empfinden hinken Sie persönlich rettungslos hinter dem internationalen Forschungsstand her. Ach. Wirklich? Ich kenne den internationalen Forschungsstand und ich finde das nicht. Obwohl Sie noch nie in Ihrem Leben in Mexiko waren? Raymond Chandler hat ausgezeichnet über Morde geschrieben, obwohl er nie im Leben einen begangen hat. Wer ist Chandler? Der beste Krimi-Autor der Welt. Kenne ich nicht. Ihr Nachteil. So. Ja. Vielleicht sollten Sie besser Kriminalromane schreiben, statt über Axayacatl und Moctezuma. Wenn mir nichts anderes mehr einfällt, werde ich das tun. An Ihrer Stelle würde ich mich innerlich schon darauf vorbereiten. Das war so viel wie der Rausschmiss. Der Rest später war bloß noch Formalität. Ich kann nicht sagen, dass die Sache für mich völlig überraschend kam. Trotzdem war es ein Hieb. Irgendwie. Ich lief circa 2-3 Stunden herum wie besoffen. Danach setzte ich mich in die Institutsbibliothek. Aus dem Stapel Neuzugänge griff ich mir den Titel »Das nacharchaische Mesoamerika«, München 1992, Verfasser Herbert M. Thomas, Ethnologe aus Konstanz. Ich blätterte ein bisschen. Ich las: »Man darf die kultische Steinplastik als einen Schwerpunkt der aztekischen Kunst bezeichnen, der vollendetes technisches Können mit materialgerechter Behandlung verband. Den oft mit realistischer Detailausführung einhergehenden Surrealismus der Götterbilder dürfen wir wohl als gewolltes Hervorkehren des ganz Andersartigen ansehen.« Der Satz kam mir bekannt vor. Ich holte aus dem Regal den Sammelband über Kunst im vorkolumbianischen Mexiko, Berlin 1988. Ich las: »Wir dürfen sagen, dass die kultischen Steinskulpturen ein Hauptthema der aztekischen Kunst sind. Bei ihnen verbindet sich ein ausgezeichnetes technisches Können mit materialgerechter Behandlung. Die Götterbilder wirken fast surrealistisch. Die Details sind dabei völlig real. Es geht hier ganz offenbar um das Hervorkehren von Andersartigkeit.« Der Inhalt war bis in die Wortwahl hinein identisch. Der Wortlaut war es so ziemlich. Ich fand noch mehr Übereinstimmungen. Ich zog mir Fotokopien und packte sie zusammen. Ich verließ das Institut. Ich ging bis zum Alexanderplatz. Ich ging zu Kuno. Er arbeitete als Archivar bei einer Tageszeitung. Kuno und ich hatten zusammen Abitur gemacht, Gymnasium zum Grauen Kloster. Kuno ist mein Freund. Du siehst nicht besonders gut aus. Mir geht es nicht besonders gut. Ärger? Entlassung. Oh. Und deswegen bin ich nicht hier. Sondern? Kannst du dir diese Kopien ansehen? Ich habe die Sätze markiert. Das stimmt alles ziemlich überein. Das stammt von verschiedenen Verfassern. Dann kupfert hier einer vom anderen ab. Ja, der Mann, der da abkupfert, hat mich gerade gefeuert. Der Mann, von dem er abkupfert, bin ich. Oh. Ich finde, das sollte doch Folgen haben. Ich ließ ihm meine Unterlagen. Nach 5 Tagen erschien ein ausführlicher Zeitungsartikel über den Plagiator Herbert M. Thomas, Mitglied einer Evaluierungskommission an der hiesigen Akademie. Reichlich Zitate. Die Sache machte ziemliches Aufsehen. Der Professor Herbert M. Thomas verlor seinen Berliner Job und ging wieder zurück nach Konstanz. Dort sitzt er vermutlich heute noch. An meiner Entlassung hat das nichts geändert. Ich machte mir nichts vor. Vielleicht hatte ich noch eine Chance als Versicherungsvertreter. Ich fand die Aussichten nicht toll. Ich lief viel herum. Manchmal ging ich zu Luigi und setzte mich an den Tresen. Signore. Schnaps. Grappa. Sehr gut. Prego, signore. Ich saß und grübelte und trank und war ziemlich entschlossen, mir die Birne voll zu knallen, als... Olaf? Ja? Du kennst mich nicht mehr, wie? Hannelore? Wie geht's dir, Olaf? Wenn du mich so fragst, eher mies. Du hast keine Arbeit mehr? Nein. Kann ich dir welche anbieten? Du bist nicht gekommen, um mir das zu sagen. Ich war in deiner Wohnung. Es hat niemand aufgemacht. Ich hatte Durst auf einen Kaffee. Dass du hier sitzt, konnte ich nicht wissen. Woher weißt du meine Adresse? Telefonbuch. Dr. Olaf Morozowski heißen nicht viele. Okay. Was willst du? Dass du meinen Mann observierst. Ach. Ich glaube, er betrügt mich. Und ich will es genau wissen. Geh zu einem Detektivbüro. Ich hasse Detektivbüros. Die haben in solchen Dingen Erfahrung. Die sind lauter schmierige Typen. Und im Zweifelsfall waren sie bei der Stasi. Bist du sicher? Ich hatte eben mit einem zu tun. Was haben Sie herausgefunden? Nichts. Aber ich glaube Ihnen nicht. Und ich bin völlig sicher, Sie haben geschlampt. Wieso kommst du ausgerechnet zu mir? Du bist intelligent. Du bist zuverlässig. Du hast die größte Privatbibliothek mit Kriminalromanen, die ich kenne. Hatte. Inzwischen bin ich geschieden. Denk drüber nach, Olaf. Ruf mich an. Hier ist meine Nummer. Sie war eine attraktive Person. Immer noch. Schlank, langbeinig und mit kupferroten Haaren. Ich kannte sie aus unserem Institut. Sie war dort Bibliothekarin gewesen, 4 oder 5 Jahre lang. Dann hatte sie geheiratet. Irgendein Typ aus der Wirtschaft. Luigi. Sie? Was soll ich machen? Mich weiter langweilen oder etwas absolut Wahnsinniges anfangen? Langeweile ist tot, Signore. Wahnsinn ist Leben. Ich kriege noch einen Grappa. So bitte. Als sie bei uns Bibliothekarin war, hieß sie Hannelore Wagner. Den Namen ihres Mannes kannte ich nicht. Ich würde ihn vermutlich erfahren, wenn ich sie anrief. Hallo? Olaf Mrozowski. Also? Vermutlich bin ich verrückt. Ich will es machen. Ich besuche dich, Olaf. Sie hieß jetzt mit Nachnamen Flieg. Sie zeigte mir ein Bild ihres Mannes. Er war entschieden älter als sie. Klein und kahlköpfig. Er trug eine Schnauze. Er sah nicht aus, wie man sich einen Weiberhelden vorstellt. Aber sowas hat weniger mit dem Aussehen zu tun, als mit den Hormonen. Ich fragte sie, welchen Beruf ihr Flieg hat. Er betreibt ein Geschäft. Import, Export. Welche Waren? Keine Ahnung. Ist er allein? Es gibt noch 3 Angestellte. Darunter seine Sekretärin, Eva. Ich bin ziemlich sicher, dass sie es miteinander haben. Wir vereinbarten ein Tageshonorar von 50 Mark und die Rückerstattung der Spesen. Die Firma von Herrn Flieg trug die Bezeichnung Impex Berlin GmbH und hatte ihr Büro in den Hackeschen Höfen, einem uralten Gewerbegebiet am Ende der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Ich ging dorthin. Es war Nachmittag. In den Hackeschen Höfen existieren alle möglichen Kleinbetriebe, außerdem ein Varieté. Die Impex befand sich in einem Seitenflügel, 1. Stock. Ich ging die Stufen hinan und stellte mich vor die Tür. Das Firmenschild war aus spiegelblankem Messing und sah vornehm aus. Ich verkniff es mir, auf die Klingel zu drücken. Sie wollen zu uns? Verzeihen Sie, ich suche den Wohnungsmakler ungefähr. Wir handeln hier mit einer Menge von Dingen. Wohnungen sind nicht darunter. Ihr schade. Möglicherweise. Er war braun gebrannt und sah aus wie ein Tennis-Crack. Er trug maßgeschneiderte Jeans und eine Jacke aus Rohseide. Er war einer von den Typen, die sich unwiderstehlich fühlen. Er trabte die Treppe hinunter und ich ließ ihm reichlich 10 Stufen Vorsprung, bis ich hinterherging, hinaus ins Freie. Die Hackeschen Höfe sind ein fantastischer Ort. Es riecht nach Geschäftigkeit, Verfall und Hundepisse. Vor meinen Augen spielten 3 Kinder Einkriegen und sahen mich nicht. Vor einem geöffneten Fenster im 3. Stock baumelte Wäsche zum Trocknen. Ich trat von einem Fuß auf den anderen. Nach einer Viertelstunde fand ich, dass Detektivspielen enorm viel mit Warten zu tun hat und Warten enorm langweilig ist. Insgesamt stand ich ungefähr eine halbe Stunde. Da kamen aus der Tür, die zum Aufgang von Impex führte, 2 Leute. Einer war für mich mühelos als Samuel Flieg zu erkennen. Ihm zur Seite ging eine Bilderbuchblondine. Die Haarfarbe war vermutlich nicht echt, aber sie wackelte ziemlich überzeugend mit den Hüften. Die beiden gingen quer über den Hof. Ich blieb hinter ihnen, in ungefähr 20 Schritt Entfernung. Sie gingen aus den Höfen hinaus und gingen in die Oranienburger Straße hinein. Ich legte die Hände an den Mund und schrie: Eva! Die Blondine drehte sich und suchte nach dem Rufer. Sie fand ihn nicht. Ich blickte total gelangweilt an ihr vorbei. Die beiden gingen und redeten. und gingen in ein jüdisches Café neben der Synagoge. Als ich hineinkam, saßen sie allein an ihrem Tisch. Ich setzte mich genau hinter sie. Bestellen Sie gleich nachher die Tickets. Morgenmaschine? Nein, nein. Mittwochvormittag. Reservieren Sie ein Hotelzimmer. Wie viele Nächte? Zwei. Bestimmtes Hotel? Ja. Das Ambassador, Gärtnerstraße. Gleich nehmen wir Stephansplatz. Ich erledige es sofort. Oh. Übrigens, Seifert, ja? Muss von der Reise nichts wissen. Alles klar, Chef. Der Rest war Geschwätz. Über eine Fernsehsendung gestern Abend. Ich kannte sie nicht. Ich zahlte fast gleichzeitig mit den beiden. Ich ließ sie ziehen und beeilte mich, meine Neuigkeiten loszuwerden. Hallo? Ich habe eine Stunde mit Flieg und seiner blonden Eva hinter mir. Und? Die beiden sind per Sie, selbst wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Sammy wird sich niemals unbeobachtet fühlen. Mittwoch fliegt er für 2 Tage in eine Stadt, die eine Kärntner Straße und einen Stephansplatz hat. Wien? Offenbar. Mir hat er was von Düsseldorf erzählt. Pläne können sich ändern. Sie fliegen zusammen? War nicht zu erfahren. Du fliegst natürlich mit ihnen. Das wird teuer, meine Liebe. Schick mir die Belege. Wenn du einen Vorschuss brauchst, sag es mir. Ich sagte es ihr. Nächsten Morgen fand ich in meinem Briefkasten einen Verrechnungscheck über 2.000. Ich fuhr mit dem Bus bis zum Alexanderplatz. Ich ging wieder mal zu meinem Freund Kuno. Du siehst immer noch nicht besonders gut aus. Mir geht es immer noch nicht besonders gut. Hast du keinen neuen Job? Ich bemühe mich darum. Und du kannst mir dabei helfen. Nämlich? Sagt dir der Firmenname Impex Berlin etwas? Nein. Samuel Flieg. Ich frag meinen Computer. Flieg Samuel David. Geboren 1931 in Wien, Handelskaufmann. Bis 1990 Leiter der Firma Mooshammer KG mit Niederlassungen in Berlin, Vaduz und Brüssel. Träger des Karl-Marx-Ordens der DDR, staatenlos, verheiratet. Buntes Leben. Bei dem willst du anfangen? Wollte ich eigentlich nicht, aber ich verkniff mir eine präzise Antwort. Ich ging von Kuno fort bis ins nächste Reisebüro. Ich kaufte mir ein Ticket nach Wien, orderte ein Pensionszimmer in der Josefstadt und fuhr wieder heim. Impex Berlin, guten Tag. Guten Tag, ich möchte Herrn Seifert sprechen. Moment. Ja, Seifert? Ich wüsste gerne, ob Sie den Auftrag MLA schon erledigt haben. Bitte, was? MLA. Von einem solchen Auftrag weiß ich nichts. Sind Sie nicht der Herr Reichelt? Mein Name ist Seifert. Oh, Entschuldigung. Ich hatte es genauso erwartet. Seifert war der Bo aus den Hackeschen Höfen. Ich packte meine Tasche und fuhr zum Flughafen. Ich hatte die Hoffnung, ich würde die gleiche Maschine nehmen wie Sammy Flieg. Offenbar hatte er umdisponiert oder es gab noch andere Verbindungen. Ich war noch nie in Wien gewesen. Ich wusste, dass dort die Federkrone von Montezuma aufbewahrt wird. Montezuma II. War der letzte Aztekenherrscher. Ich würde mir die Krone im Museum auf jeden Fall ansehen. Vorher musste ich mich vor einer bestimmten Hotelschranke aufstellen. Bitte, der Herr. Ich suche Herrn Flieg aus Berlin. Moment, bitte. Der Herr Flieg ist zurzeit nicht im Zimmer, leider. Angekommen war er immerhin. Ich setzte mich in ein Fauteuil. Der Stoff war weinrot und irgendwie speckig. Neben mir hockten drei uralte Damen, tranken Schokolade und redeten. Ich bestellte mir Bier. Nach der zweiten Flasche tauchte Sammy Flieg auf. Er war allein. Ich stand auf. Flieg verhandelte mit dem Portier. Seinen Zimmerschlüssel schlug er aus und marschierte stattdessen Richtung Hinterausgang. Ich hielt mich in seiner Nähe. Wir gingen über einen Platz, wo es einen Brunnen mit verschiedenen Figuren und eine Menge abgestellter Autos gab. Wir gingen durch ein halb Dutzend enger Straßen. Sammy Flieg verschwand in einem Haus, das an einer Fußgängerzone stand. Ich fand ein Straßenschild und las das Wort Kohlmarkt. Und mitten auf dem Pflaster stand ein Straßenmusiker. Ich besah mir das Haus. Es wirkte ziemlich alt und ungeheuer edel. Ich entdeckte Familiennamen, die zum Beispiel Nowak und Firnbacher hießen. Es gab eine ungeheuer breite Steintreppe. Ich stieg sie hinan. Im ersten Stock befand sich eine Textilfirma, Macpherson Limited, Hauptsitz in Glasgow. Ich beschloss, dass Sammy Flieg nicht nach Wien gefahren war, um eine schottische Textilfirma zu besuchen. Auf der nächsten Etage saß Alois Pluha, Steuerberater. Niemand öffnete. Die Bürozeiten von Steuerberater Pluha waren vormittags. Noch einen Stock höher befand sich die Austria-Exportgesellschaft mit beschränkter Haftung. Ich wollte gerade klingeln, als... Na dann, bis später. Papa, lieber. Ich tat, als sei ich unterwegs zur nächsten Etage. Ich konnte nicht ausschließen, dass Sammy Flieg von mir Kenntnis nahm. Als ich hörte, wie unten die Haustür schloss, ging ich zurück zu Austria Export. Die Tür ließ sich öffnen. Laut Schild war jetzt Parteienverkehr, was ich mir sofort als Besuchszeit übersetzte. Der Korridor roch nach Parfum. Im Wartezimmer gab es seidenbezogene Sessel. An den Wänden hingen Poster mit Ansichten von Budapest, Moskau und Sofia. Auf dem Tisch lagen Prospekte, von denen ich mir einen griff. Sie wünschen? Ich wollte Herrn Flieg treffen. Bitte, wer ist das? Samuel Flieg aus Berlin, Geschäftsmann. Ich war mir sicher, dass er hier ist. Er war bis eben hier. Darf ich ihm etwas ausrichten? Ich denke, ich treffe ihn in seinem Hotel. Ja, wie Sie meinen. Die Frau war nicht mehr jung. Sie war ungefähr so alt wie Sammy Flieg. Oder sie war älter. Dass jemand von Berlin nach Wien flog, bloß um mit ihr ins Bett zu gehen, war nicht besonders wahrscheinlich. Als ich wieder auf der Straße stand, sah ich mir den Prospekt näher an. Er war in vier Sprachen verfasst, darunter Spanisch. In seinen vier Sprachen teilte der Prospekt mit, bei Warenverkehr und Kapitalanlage in Staaten des ehemaligen Ostblocks könne Austria Export prima helfen, denn man hätte da langjährige Erfahrung. Fünf Häuser weiter gab es eine Bankfiliale. Ich setzte mich vor einen Tisch mit der Aufschrift Kundenberatung. Bitte, der Herr. Ich brauche einen geschäftlichen Ratschlag. Dafür sind wir da. Die Sache ist heikel. Wir sind auch dafür da. Das beruhigt mich. Vielleicht sollte ich Ihnen sagen, wer ich bin. Ich komme aus Berlin. Ich bin Geschäftsmann. Ich habe das Angebot, in Ungarn eine Investition zu tätigen. Man hat mir dafür einen Vermittler empfohlen. Der Vermittler sitzt hier in Wien. Ich weiß, es gibt prima Verbindungen von Österreich nach Ungarn und die Sache klingt deswegen logisch. Gewiss. Es geht um hohe Beträge. 2 Millionen US-Dollar. Ich möchte meiner Sache sicher sein. Aber ja. Der bewusste Vermittler sitzt bloß ein paar Häuser von hier an dieser Straße. Austria Export. Ach, die Frau Adler. Sie kennen sie? Nicht direkt. Die Frau Kommerzialrätin ist nicht unsere Kundin. Hat sie eine große Firma? Die Frau Adler selbst und ihr Sekretär, soviel ich weiß. Wie ist Ihr Ruf? Bitte, wir sind ein seriöses Haus. Wenn Sie Auskünfte über die Bonität einer Firma suchen, müssen schon bei der Handelskammer vorstellig werden. Immerhin... Ja? Also an Ihrer Stelle würde ich mir das überlegen mit der Frau Adler. Leider hatte ich keine Konfektschachtel, die ich ihr schenken konnte. Ich weiß auch nicht, ob ihr das gut getan hätte. Sie war eher füllig. Ich war in Wien. Es war nachmittags, gegen 3. Ich überlegte, was ich tun sollte. Wo sich Sammy Flieg gerade aufhielt, wusste ich nicht. Ich ging. Ich kam zu einem Theaterbau. Ich las, dass er die Staatsoper war. Ich winkte mir ein Taxi und fuhr in die Josefstadt. Da schaut er das an erst. Der Lancia haut mich fast um. Ein Verrückter. Ein Tschusch. In Häfen kehrt er. Aber das wagt ja halt keiner bei der Bagage. Was ist denn das? Tschusch? Na, Tito. Jugoslawen und Russen. Tschusch müsst man sein. Und Schwarzhandel machen am Mexiko-Platz. Die zahlen nach keine Steuern. Ich hab natürlich nichts gegen die. Nicht, dass sie vielleicht denken... Die Pension lag im ersten Stock. Sie roch nach Frittenfett und Knoblauch. Es gab Sessel mit Plüschtrotteln. Die Wirtin war grauhaarig. Frühstück ist von 7 bis 10, sonntags ab 8. Bei der Abreise bis 14 Uhr räumen. Womöglich sagt Ihnen der Name Austria Export etwas? Mhm. Kommerzialrätin Adler. Natürlich ein Jud. Bitte? Ich meine, der Name ist jüdisch. Total. Aber das heißt nichts. Ich hab nichts gegen die. Nicht, dass sie vielleicht denken. Ich setzte meine Tasche ab und wusch mir die Hände. Dann ließ ich die Plüschtrotteln hinter mir. Ich ging zu Fuß zurück in die Innenstadt. Ich überlegte mir, wie ich Sammy Flieg finden könnte. Ich hatte ziemliches Glück. Auf der Kärntner Straße kam er mir entgegen. Er tauchte in eine Unterführung. Gemeinsam tauchten wir aus der Unterführung wieder auf und standen auf einem Mittelstreifen. Eine elektrische kam und Sammy Flieg stieg ein. Ich staunte, dass er kein Taxi nahm. Vielleicht war er geizig. Wir fuhren ungefähr 20 Minuten. Ich hatte kein Ticket und wusste nicht, wie ich es kaufen sollte. Die Bahn hielt an einer ungeheuer langen Mauer. Sammy Flieg klappte seinen Mantelkragen hoch und stieg aus. Die Mauer gehörte zu einem Friedhof. Sammy Flieg ging durch ein Tor. Zwischen den Gräbern gab es Asphaltstraßen und manchmal fuhr dort ein Auto. Ich sah Steine, die keine Kreuze waren. Dafür hatten sie jede Menge hebräischer Buchstaben. Sammy Flieg hielt an. Ich besah mir interessiert ein Loch in der Erde. Es sah aus wie der Eingang zu einem Kaninchenbau. Sammy Flieg stand eine Weile. Er hielt den Kopf gesenkt. Dann bückte er sich, er hob einen Stein auf und legte ihn oben auf das Grabmal. Anschließend machte er kehrt. Ehe ich ihm folgte, warf ich noch schnell einen Blick auf das Grab, das er besucht hatte. Wie zu erwarten, gab es dort mehrere Fliegs. Die Sterbedaten lagen alle zwischen 1902 und 1938. Ich legte keinen Stein auf das Grabmal. Ich ging eilig wieder Richtung Tor und fuhr mit Sammy Flieg in der Straßenbahn zurück. Wir mussten uns durch mehrere Gruppen von schnatternden italienischen Touristen quälen. Es roch enorm nach Benzin und Pferdepisse. Sammy Flieg verschwand wieder bei der Austria Export am Kohlmarkt. Ich wartete. Auf der Straße hockte jetzt ein Zitterspieler. Seine Einnahmen waren gut. Ich fotografierte ihn. Anschließend knipste ich Kirchenkuppeln, Denkmalsäulen und Leute in Lodenzeug. Ich besah mir Schaufenster. Das Warten in der City von Wien war ungefähr so öde wie das Warten auf den Hackeschen Höfen in Berlin. Dann sah ich Sammy Flieg. Ich hatte gerade den Fotoapparat vorm Gesicht und schoss gleich ein paar Bilder von ihm. Sammy Flieg war nicht allein. Sammy Flieg ging neben einer Frau. Und da es genau das war, worauf Hannelore Flieg offenbar scharf war, verschoss ich ungefähr ein Dutzend Bilder. Ich hatte meinen Auftrag und ich knipste die beiden, bis sie in einer Tür verschwanden. Die Tür gehörte zu einer Konditorei. Ich stellte mich ans Schaufenster und sah, wie die zwei an einem Tisch saßen. Sie stocherten in irgendwelchen Salaten und tranken Sekt. Irgendwie sahen sie hochzufrieden aus. Gleich hinter der Schaufensterscheibe hockte Russlands Präsident Jelzin. Er war aus buntem Zucker gemacht. Auf der Straße stand jetzt ein Saxophonist. In der Konditorei prostete Sami Flieg seiner Dame zu. Sie schüttelten sich ergriffen die Hände. Dann wollte die Frau offenbar zurück zu Austria Export. Ich spendierte dem Saxophonisten 3 deutsche Groschen. Dann ging ich in die Konditorei. Ich fragte Sami Flieg, ob ich mich setzen könnte. Bitte. Eine Kellnerin kam und ich bestellte ein Bier. Kennen wir uns? Ich glaube nicht. Sie kommen aus Deutschland? Ja. Aha. Berlin? Ja. Ich höre es an Ihrem Akzent. Fast bin ich sicher, dass ich Sie schon gesehen habe. Der liebe Gott hat mir ein untrügliches Personengedächtnis mitgegeben. Gratuliere. Das ist kein Anlass. Ich schwere mein Gedächtnis mit einer Vielzahl von überflüssigen Bildern. Und der Platz fehlt mir für wichtige Dinge. Sie sind das erste Mal in Wien? Ja. Na? Gefällt Ihnen die Stadt? Ich habe noch nicht viel gesehen. Wien ist schön. Wien ist verschlagen. Die Stadt ist wie die Leute, die sie gebaut haben und darin wohnen. Sie werden in Wien nicht so viel sehen wie lächeln. Bitte halten Sie das für keinen Ausdruck von Heiterkeit oder Entgegenkommen. Das Wiener Lächeln ist eine Maske, ein Ausdruck von Trägheit. Jemand hat gesagt, Wien lächelt, weil es keine Muskeln mehr im Gesicht hat. Aha. Sie trinken Bier? Lassen Sie das. In Wien ist Bier das Getränk für Touristen und Bauarbeiter. Ich darf Sie zu einem Wein einladen. Sie verblüffen mich. Nehme das als Zustimmung. 2 Viertel Weiß, bitte. Bitte gern, Herr Hofrat. Ich bin kein Hofrat. Aber in diesem Etablissement bekommt jeder einen Titel, wenn er mehr als 2-mal zu Gast war. Es handelt sich um eine Art von Heuchelei. Ah ja? Ja. Aber möglicherweise erstaunt sie meine Geschwätzigkeit. Sie erstaunt mich selber. Das heißt, die sinnliche Begegnung mit der eigenen Kindheit macht alte Leute kindisch. Ich fürchte, der Ausspruch ist völlig korrekt. Ich bin hier geboren, im 2. Gemeindebezirk. Der Leopoldstadt, auf der anderen Seite vom Donaukanal. Ein Teil von meiner Familie liegt hier begraben, der kleinere. Die anderen liegen irgendwo. Buenos Aires, Treblinka. Die einzigen Gräber meiner Familie, von denen ich weiß, sind am Wiener Zentralfriedhof. Verstehe. Ich habe noch eine Erinnerung daran, wie wir aus Wien vertrieben wurden. Ich war damals 6 Jahre alt. Der Concierge von unserem Haus im 3. Gemeindebezirk war ein Herr Kohn. Er musste mit seiner Zahnbürste die Bürgersteige säubern. Das ist auf Befehl von der SA passiert. Die SA hat auch in unserem Haus gewohnt. Im Mezzanin. Und trug den Namen Alois Fussenegger. Der Herr Fussenegger hat später die gesamte Immobilie arisiert. Seiner Tochter gehört sie heute noch. Der Herr Kohn, wissen Sie, war ein direkter Verwandter von uns. Ein Cousin meiner Mutter. Er ist in Mauthausen verhungert. Es war das österreichische KZ. Hm. Naja. Eigentlich habe ich keinen Grund, meine Heimatstadt zu lieben, aber wir lieben die Gegend unserer Herkunft nicht, weil sie gut oder zärtlich zu uns war, sondern weil sie die Gegend unserer Herkunft ist. Liebe ist ein problematisches Gefühl. Ne? Das macht Spaß. Das einzige Gefühl, das wirklich stark macht, ist der Egoismus. Welchen Beruf haben Sie? Historiker. So. Und das ist doch sehr interessant. Ich habe Lateinamerikanistik studiert und beschäftige mich mit präkolumbianischen Hochkulturen. Aha. Azteken? Montezuma? Unter anderem. Hm. Na, die Aztekenkrone wird hier gezeigt. Das ist ein sehr schönes Stück. Ich werde sie mir ansehen. Ja? Montezuma. Er war gegenüber den Leuten zu freundlich. Ne? Hör zu, diesen Spanier, diesen Cortés. Ja. Er hat keinen Verdacht gehabt. Das war sein Fehler. Er hat es bezahlt mit seiner Macht, mit seinem Leben. Das Misstrauen ist gesünder als die Freundlichkeit. Bitte sehr, die Herren. Danke. Die zwei Viertel Wein. Wohl bekommt's. Ja. Wohlsein, Herr Historiker. Ihr wohl. Meine Mutter ist gemeinsam mit mir aus Südfrankreich über die Pyrenäen geflüchtet, Herbst 42. Auf einen Schmuggelweg. Unser Führer war ein katalanischer Nationalist. Als wir jenseits von der Grenze waren, hat er meine Mutter mit vorgehaltener Pistole bedroht. Tja, sie musste ihm den gesamten Schmuck überlassen. Das war eine äußerst wertvolle Ware, wissen Sie? Wir sind früher sehr reich gewesen, hier in Wien. Na ja, meine Mutter hat dem Mann zu sehr vertraut. Verstehe. Ich habe daraus gelernt. Wenn es darauf ankommt, bin ich Cortés. Nicht Montezuma. Ich verplaudere mich. Sie waren mein Gast, Herr Historiker. Nein, nein, bedanken Sie sich nicht. Sie haben mir zugehört. Und das ist es mir wert. Er ließ sich die Rechnung bringen. Er zahlte mit einer Kreditkarte. Ich sah hinterm Fenster seinen Umriss, direkt neben Jelzins Kopf. Ich trank in Ruhe meinen Wein. An den Nebentischen saßen lauter Greise. Ich dachte an Cortés und Montezuma. Als ich selber aus der Konditorei fortging, war es später Abend. Ich bog nach rechts ab. Die Straßenmusiker waren fort. Ich kam auf einen Platz mit einer weißen Kirche. Es gab wenig Verkehr. Ich sah vor mir ein großes Tor, wie ein dunkles Maul. Die Straße ging hinein und ich folgte ihr. Eine einzelne Pferdedroschke kam mir entgegen. Ich stellte mich an ein erleuchtetes Schaufenster und besah mir die Auslagen, Bücher, Souvenirs. Ich bemerkte so etwas wie einen schwachen Luftzug über meinem linken Ohr. Der Schlag ging gegen meinen Hinterkopf und schmerzte enorm. Ich weiß noch, wie ich das Gleichgewicht verloren habe. Der Rest war dann Finsternis. Total. Er ist bei Bewusstsein. Wo bin ich? Im allgemeinen Krankenhaus. Auf der Unfallstation. Das ist der Herr Oberarzt Dr. Bussig. Ich bin die Schwester Walburga. Ich verstehe gar nichts. Sie sind letzte Nacht hier eingeliefert worden, von einer Polizeistreife. Sie sind im Gelände von der Hofburg aufgefunden worden und waren bewusstlos. Ich verstehe immer noch nichts. Sie haben ein Schädelhirntrauma und ein Hämatom am rechten Hinterkopf. Sind Sie in eine Schlägerei geraten? Nicht, dass ich wüsste. Sie sollten Anzeige erstatten. Gegen wen? Ja, das frage ich Sie. Da fragte er umsonst. Ich lag in einem weißgestrichenen Krankenhauszimmer und starrte durchs Fenster. Ich sah einen hellblauen Himmel mit ein paar Schäfchenwolken. Es gab noch zwei andere Betten, aber die waren leer. Ich hob meinen Kopf und schüttelte ihn. Ich hatte ein dumpfes Gefühl hinter der Stirn, aber das war kein eindeutiger Schmerz. Ich betastete meinen hinteren Schädel. Ich fühlte ein Pflaster und unter dem Pflaster eine Schwellung. Allmählich fiel mir ein, was gestern passiert war. Ich bringe Ihnen etwas zum Jausen. Vielen Dank. Wenn Sie sonst einen Wunsch haben, drücken Sie die Klingel. Wo sind meine Sachen? Dort im Schrank. Na bitte, stehen Sie jetzt nicht auf. Der Herr Oberarzt Bussig hat strenge Bettruhe verordnet. Als sie hinaus war, ging ich zum Schrank. Ich fand meinen Anzug. An der Jacke hing Straßendreck. Der Fotoapparat war verschwunden. Schwester. Bitte? Ich habe dann einen Fotoapparat. Na, davon weiß ich nichts. Ihr Pass und Ihre Brieftasche sind bei der Aufnahme. Wie lange muss ich hier zubringen? Etwas werden Sie sich gedulden müssen. Vielleicht wollen Sie was lesen? Sie brachte mir ein Bündel Zeitungen. Vorm Fenster zog gerade der Himmel zu. Ich aß ein Marmeladenbrötchen, schluckte weiße Tabletten und saure Tropfen. Ich dachte an meinen Fotoapparat. Alle Befunde sind gut. Ich kann Ihnen Hoffnung machen. Beim Knipsen hatte ich immerhin den Film gewechselt, einmal. Die Patrone steckte noch in meiner Hose, ich hatte mich überzeugt. Draußen fing es zu regnen an. Ich dachte an Cortez und Montezuma. In den Zeitungen las ich von Leuten, die offenbar wichtig waren. Von den meisten hatte ich noch nie gehört. Bloß Kommerzialrätin Jeanette Adler kannte ich. Man hatte ihr gerade einen Orden verliehen. Sie grinste auf dem Bild. Ihre Zähne waren garantiert falsch. Ich entlasse Sie gar nicht gern, lieber Herr Doktor. Aber Sie wollen es so. Und ich kann es gerade noch verantworten. Ich stand auf einer riesigen grauen Straße. Ich winkte mir ein Taxi und fuhr ins Ambassador. Der Herr Flieg? Ich bedauere. Er ist abgereist. Schon vorgestern Mittag. Die nächste Maschine nach Berlin ging in anderthalb Stunden. Ich dachte an Montezumas Federkrone. Ich war nicht zu meinem Vergnügen in Wien und nicht als Historiker. Ich konnte jederzeit wieder nach Österreich fahren, wenn ich Lust auf Azteken hatte. In Berlin fand ich einen dicken Brief von meinem Freund Kuno. Er hatte mir Fotokopien geschickt. Alles Zeitungsartikel. Alles über Samuel Flieg, über Mooshammer, über Impex. Ich brachte meinen Wiener Film zum Entwickeln und ging zu Luigi. Signore? Kleinen Grappa. Prego, Signore. Du hast die Wahl, Luigi. Eine Sache ordentlich zu Ende zu bringen. Oder genial. Die geniale Lösung bringt dir vermutlich überhaupt nichts ein. Eher hast du dadurch Nachteile. Wie entscheidest du dich? Warum gibt uns Gott Genialität, wo wir sie nicht nutzen? Das klang überzeugend. Ich ging zum Fotohändler, holte die Abzüge und fuhr nach Niederschönhausen. Sammy Fliegs Villa lag in einem großen Garten. Sie wirkte ungeheuer pompös. Eben kam mir jemand entgegen. Guten Tag, geht's gut? Der Tennis-Crack aus den Hackischen Höfen. Der Bo aus Sammy Fliegs Firma. Irgendwie schien er sich zu erinnern, dass er mich schon gesehen hatte. Er wusste offenbar nicht wo. Er hatte nicht Sammy Fleeks Personengedächtnis. Olaf. Sie schien ehrlich überrascht. Ich habe fortwährend nach dir telefoniert. Mein Mann ist seit 3 Tagen zurück. Darf ich hereinkommen? Natürlich. Fabelhafter Schuppen. Jede Menge Biedermeier. Jede Menge Platz. Und an der Wand ein echter Marc Chagall. Was ist mit deinem Hinterkopf? Kleine Schrammel. Unfall? Jemand hat mir auf den Schädel geschlagen. Oh. Er wollte mich einschüchtern. Oder er war bloß scharf auf meinen Fotoapparat. Du redest von Sammy. Ich denke, dass er damit zu tun hat. Das musst du mir erklären. Gern. Also? Du hast wissen wollen, ob er etwas mit einer anderen Frau hat. Ich sollte das herauskriegen. Hier sind meine Fotos. Die Frau ist nicht mehr jung, sie ist nicht blond und ihr Name ist nicht Eva. Ich sehe. Du hast mir gesagt, dass du nicht weißt, womit dein Sammy sein Geld verdient. Das ist die Wahrheit. Er hat bis 1989 eine Firma geleitet, Mooshammer. Sie war ein Privatbetrieb. Sie sollte Devisen erwirtschaften, Waffen verscherbeln, Elektronik besorgen, die im Ostblock offiziell nicht zu kriegen war. Ah, ja. Dein Sammy saß Frühjahr 91 für 3 Wochen in U-Haft. Du hast mir kein Wort davon gesagt, ich habe es so erfahren. Die Staatsanwaltschaft hat sich damals für das verschwundene Vermögen von Mooshammer interessiert. Flieg behauptet, er hätte alles an den Staat abgeliefert. Die Zeitungen behaupten, das Geld würde im Ausland gebunkert. Sammy Flieg war nichts nachzuweisen, deswegen kam er aus der U-Haft wieder frei. Weiter? In Wien lebt eine Frau, Jeanette Adler. Sie ist 1931 geboren. Sie ging 1938 nach Südfrankreich. Sie floh 1942 über die Pyrenäen. Später saß sie in den USA. Warum erzählst du mir das? Weil das auch die Lebensdaten von Sammy Flieg sind. Deswegen müssen die beiden nichts miteinander zu tun haben. Die Frau auf den Fotos ist Jeanette Adler. Oh. Flieg hat öffentlich immer bestritten, dass er sie kennt. Er hat immer bestritten, dass er mit ihr Geschäfte macht. Seine letzte Erklärung stammt aus der vorigen Woche. Ach. Wenn alles stimmt, was die Zeitungen behaupten, ist an seinen Geschäften auch ein Konzern aus Bochum beteiligt. Ein früheres Vorstandsmitglied von dort ist jetzt in Bonn, Staatssekretär. Wie aufregend. Mit diesem Foto kann der Schwindel auffliegen. Zum Beispiel. Mit diesem Foto kriegt Sammys Frau die Scheidung, auf die sie offenbar scharf ist. Sie kann sich einen ordentlichen Batzen Geld sichern. Sie kann sich endlich mit ihrem Lover zusammentun. Er heißt übrigens Seifert und arbeitet bei ihrem Mann. Woher weißt du? Habe ich mir so zusammengereimt. Vergiss bitte nicht, ich kenne viele Kriminalromane. Willst du einen Schnaps? Danke, nein. Du hast keine Ahnung, was es bedeutet, mit einem bösen, alten, misstrauischen Mann zu leben. Ich finde ihn eher eindrucksvoll. Fand ich auch mal. Oh ja. Er ist gebildet. Er ist weit gereist. Er kann sehr eindrucksvoll und melancholisch sein. Ich sage dir, das alles trägt vielleicht 6, vielleicht 7 Jahre. Dann hältst du es nicht mehr aus. In Wahrheit ist er nämlich kalt und zynisch. Er glaubt bloß an eines. Und das ist der materielle Erfolg. Ich habe das Gefühl, mit einem Monstrum zu leben. Die äußeren Bedingungen sind komfortabel. Das macht es auch nicht wett. Einfach darauf verzichten willst du trotzdem nicht. Und genau dafür brauchst du die Fotos. Okay. Du hast für mich einen Auftrag übernommen. Du solltest herauskriegen, ob mein Mann sich mit anderen Frauen trifft. Du hast mir die Beweise gebracht und die Sache ist beendet. Schick mir deine Rechnung. Ich brachte umgehend eine Rechnung auf den Weg. Sie wurde niemals beglichen. Nach 2 Wochen wählte ich Hannelores Nummer. Ich bekam keinen Anschluss. Ich setzte mich in die Straßenbahn und fuhr zu den Hackeschen Höfen. Wo vorher der Büroeingang von Impex Berlin gewesen war, betätigte sich jetzt eine dreiköpfige Maurerkolonne. Sie sollte die gesamte Etage für eine Hamburger Werbeagentur herrichten. Der Name Impex sagte ihr nichts. Ich nahm ein paar Aufnahmen von Sammy Flieg und Jeanette Adler und brachte sie meinem Freund Kuno. Er war ungeheuer erfreut. Er wollte sie augenblicklich seiner Redaktion anbieten. Sie sind bis heute nicht erschienen. Und inzwischen habe ich Zweifel, ob sie jemals erscheinen werden. Ich ging zu Luigi. Grappa. Einen großen. Prego. Hören Sie zu, Luigi. Signore? Ich habe eine Arbeit gemacht. Ich habe bloß Prügel-Lavue gekriegt. Aber sie hat mir auch gut getan. Irgendwie. Soll ich sie weitermachen? Wo war der Spaß? Ich habe einen kostenlosen Wiedenaufenthalt gehabt, zum Beispiel. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Weitermachen, Signore. Ich habe es nicht einmal geschafft, dass ich mir Montezumas Krone ansehe. Ich meine in Wien. Immerhin bin ich Historiker. Immerhin bin ich Prä-Columbia-Spezialist. Na, das lässt sich doch nachholen, oder? Von Samuel Flieg habe ich später noch mal gehört. Eher durch Zufall. Irgendwann bekam ich einen Prospekt in die Hände von einem neuen Buchverlag in Wien. Sammy Flieg war der Besitzer. Sachliteratur, Reiseführer, fremde Länder und so. Ein Titel handelte vom Untergang des alten Mexiko und hatte einen erstklassigen Verfasser, Herbert M. Thomas, Ethnologe aus Konstanz. Im Werbetext hieß es, das Buch wäre spannend wie ein Kriminalroman. Irgendwie machte mir das Spaß. Ich weiß auch nicht warum. Montezumas Krone. Es spielten Brosowski, Jürgen Hensch. Hannelore, Susanne Böwe. Flieg, Heribert Sasse. Jeanette Adler, Elisabeth Ort. In weiteren Rollen Till Weinheimer, Aurelio Malfa, Christine Prober, Gerd Grasse, Dieter Mann, Johanna Ellbauer, Katrin Klein, Jürgen Thurmann, Renate Pick, Birgit Frohrieb, Christian Gaul, Peter Neusser, Erika Grajena, Thomas Frey und Peggy Lukacs. Ton Doris Peter und Kaspar Wollheim. Regieassistenz Andreas Hagelücken. Dramaturgie Thomas Fritz. Manuskript und Regie Rolf Schneider. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk und Senderfreies Berlin 1996.